Deutlich mehr als 10 Punkte Vorsprung vor den Sozialisten, die gelungene EU-Präsidentschaft Sarkozys und auch die ablehnende Haltung zum Türkei-Beitritt haben laut Parteistrategen den Erfolg der ÜMP begründet. Frankreichs Regierungsbündnis wurde mit etwas unter 30% zur stärksten Gruppierung gekürt. Damit sind die Verhältnisse der letzten Europawahl quasi umgedreht worden. Zweite Siegerin ist das Bündnis Europe Ecologie geworden. Mit Cohn-Bendit an der Spitze hat es die Zentrumspartei Modem deutlich abgehängt. Die Grünen sind als drittstärkste Gruppierung hervorgegangen und dürften ebenso viele Abgeordnete ins Europaparlament schicken wie die Sozialisten, die deutlich ihr Minimalziel von 20% verfehlten. Der Aufruf, die Politik Sarkozys zu sanktionieren, ging ins Leere oder begünstigte bei einer Wahlbeteiligung von nur knapp 40% die Grünen und andere kleinere Parteien. So wird unter anderem das neue Linksbündnis aus Kommunisten und abtrünnigen Sozialisten im Straßburger Parlament vertreten sein, ebenso wie der rechtsextreme Front National von Le Pen. Bei den Sozialisten dürfte jetzt der Personalstreit wieder aufflammen. Das Ergebnis ist auch eine Niederlage für die nach langen internen Querelen zur Parteichefin gewählte Martine Aubry. Nicolas Sarkozy indes muss endlich die Karten auf den Tisch legen. 3 Minister, der für Landwirtschaft zuständige Barnier, Justizministerin Dati und Sozialminister Hortefeux, sind ins Europaparlament gewählt worden. Die ersten beiden müssen, letzterer könnte ersetzt werden. Mit Spannung wird erwartet, ob Präsident Sarkozy erneut seine Regierung für Persönlichkeiten der Opposition öffnet oder im Lichte des Wahlergebnisses sein eigenes Lager mit Posten bedient.